Abschnitt 18 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gefährtin, Mai 1915. Stille Glut nach wilden Bränden, stetig du nach 100 Frauen. Lass mich deinen guten Händen meine Tage anvertrauen. Will von Kämpfen und von Plagen unter deiner Pflege rasten, und ich will getreulich tragen auch die Hälfte deiner Lasten. 100.000 sterben, leiden, Menschen töten und vernichten. Pflicht und Liebe helf uns beiden, Glück und Frieden aufzurichten. Ende von Abschnitt 18.